Das nigerianische nationale Kim Il-sungismus, Kim Jong-ilismus Studentenkomitee unterstrich jüngst in seinem Internetbeitrag, dass die DFRK eine Atommacht mit der hohen Atomangriffsfähigkeit sei und dass die USA die Kraft und den Willen der DFRK genau einsehen sollen.